Viertens, bekannte Freimaurer in den einzelnen Ländern. In gedrängter Kürze soll hier eine Anzahl von Männern aufgeführt werden, die in Lenhoffs internationalem Freimaurerlexikon und in anderen von Freimaurern stammenden Schriften als Freimaurer bezeichnet werden. Eugen Lenhoff, Schriftsteller in Wien, ist einer der höchsten Freimaurer Österreichs. Seit 1923 leitete er die Wiener Freimaurerzeitung. Von 1926 bis 1930 leitete er die Zentralstelle der auf seine Anregung neu organisierten Allgemeinen Freimaurerliga. Nach einer mir neuerdings zugegangenen Mitteilung ist Lenhoff aus dem Freimaurerbund ausgetreten, ebenso der Großsekretär des Obersten Rates der Freimaurerei in Österreich, Dr. Reichel. Lenhoff und Reichel hatten zurzeit die Verhandlungen mit dem Jesuitenorden geführt, die im Juni 1928 in der Unterredung in Aachen ihren Abschluss fanden. Für jedermann ist es wichtig zu wissen, wer in der Vergangenheit den Schurz trug und wer ihn heute noch trägt. Man muss wissen, wer durch ein Gelübde an den Orden gebunden ist. Die folgenden Namen zeigen einerseits, dass sich die Freimaurerei seit ihrem Bestehen bemühte, bedeutende Männer aller Berufe an sich zu ziehen. Meistens blieben diese Männer in den unteren Graden, sie wurden getäuscht durch die schönen Reden von Menschlichkeit, Völkerversöhnung, Selbstveredelung und so weiter. Dadurch, dass die Freimaurerei diese Männer meistens in den unteren Graden festhielt und sie für sich einnahm, erreichte sie, dass sie aus diesen Kreisen niemals bekämpft wurde. Aber auch bekannte Staatsmänner und Heerführer Deutschlands und der außerdeutschen Länder gehörten dem Bunde an. Die Prüfung der Frage, inwieweit jeder einzelne dieser Männer in die eigentlichen Ziele des Bundes eingeweiht war, bleibt einer späteren Geschichtsschreibung vorbehalten und wird wohl niemals restlos aufgeklärt werden. Die nachfolgende Aufstellung ist dadurch nicht erschöpfend. Wer jedoch im Freimaurerlexikon mit Angabe seiner Loge als Freimaurer angegeben ist oder wer in anderen von Freimaurern stammenden Schriften als Freimaurer bezeichnet wird, kann als Freimaurer angesehen werden. Auffallend ist, dass das Lexikon und die freimaurerischen Zeitschriften linksstehende Politiker und Politiker, die Deutschland besonders schädigten, nicht enthält. So ist zum Beispiel Präsident Wilson nicht angegeben. Dass Präsident Wilson Freimaurer war, ist bekannt. Bei seiner Ankunft in Frankreich 1919 wurde Wilson von den französischen Freimaurern als Bruder begrüßt. Er war im Jahre 1918, als sich der schwarz-rot-goldene Verrat auswirkte, in Deutschlands schwerster Zeit, in Deutschland der volkstümlichste Mann, obwohl seit Kriegsbeginn seine Taten in krassem Gegensatz zu seinen Worten standen. Welche Einflüsse mögen dies bewirkt haben? Die folgenden Namen zeigen, dass ein Bund, der solche Mitglieder an sich fesselt und sie in seinen Banden hält, eine ungeheure Bedeutung haben muss. Dass die Fürsten in Deutschland, die der Freimaurerei angehörten, getäuscht wurden, wird noch gezeigt werden. Eine Ausnahme hiervon macht Prinz Friedrich Leopold von Preußen, der die Ziele des Bundes gekannt haben muss. Schmerzlich empfinden wir es, dass Männer der deutschen Vergangenheit, die uns lieb geworden sind, sich dem jüdisch-kabbalistischen Ritual unterworfen haben. Wir müssen aber in der Vergangenheit vollkommen klar sehen, um unser Leben für die Zukunft richtig zu gestalten. Erstens, Staatsoberhäupter. A. Deutschland. Friedrich der Große, Kaiser Wilhelm I., Kaiser Friedrich III. Baden. Großherzog Karl Friedrich. Bemerkenswert ist, dass die badischen Fürsten 1813 und 1824 Anlass hatten, gegen die Freimaurerei vorzugehen. Die Logen wurden damals geschlossen. Später waren sie plötzlich wieder vorhanden. B. Frankreich. Napoleon I., Karl X., Ludwig XVIII., Präsident Sadi Carnot, Präsident Faure, Präsident Poincaré. Vergleiche die Mitteilungen aus dem Verein Deutscher Freimaurer, Jahrbuch 1913 bis 1914, herausgegeben von Dr. J.C. Schwabe, Leipzig, Seite 5. C. England. Eduard VII. Er war ein führender Freimaurer. Solange er Großmeister war, stieg die Zahl der aktiven Logen von 1200 auf 3000. Als er den Thron bestieg, legte er sein Amt als Großmeister nieder. D. Belgien. Leopold I., geboren 1790, gestorben 1865. Seit 1839 Protektor des Großorients von Belgien. E. Griechenland. König Georg ist Mitglied der 1930 gegründeten Volwood Loge Nummer 5143 in London. F. Afghanistan. Mohammed Khan Sultan, Vizekönig von Afghanistan, wurde 1900 in eine Londoner Loge aufgenommen. G. Norwegen. Håkon der Siebente, geboren 1872, König von Norwegen, in die Loge aufgenommen 1896. H. Dänemark. Friedrich der Achte, geboren 1843, gestorben 1912, regierte von 1906 bis zu seinem Tode. Er wurde 1870 in die Loge von Kopenhagen Zorobabel und Friedrich zur gekrönten Hoffnung aufgenommen. Seit 1872 betätigte er sich viel in der Freimaurerei. Christian X., seit 1912 König von Dänemark, wurde 1889 zum Freimaurer geweiht. Er ist Vicarius Salomonis. Christian X. ist ein Bruder des Königs Håkon der Siebente von Norwegen. I. Schweden. Bernadotte, geboren 1763, Karl der 14., Gustav der 5., König von Schweden, geboren 1858, seit 1880 Prokurator Salomonis, Landesgroßmeister, vier Brüder des Königs Gustav des 5. sind Freimaurer. K. Polen. Stanislaus I. wurde 1777 Mitglied der Warschauer Loge Karl zu den drei Helmen. L. China. Chiang Kai-shek, chinesischer General und Staatsmann, 1928 bis 1931 Haupt der Nanking-Regierung, ist Mitglied der Pagoda-Loge, Großloge von Massachusetts. Sein Adjutant Yat Ming gehört der Internationalen Loge in Peking an. Sun Tat-sen war 1911 nach der Militärrevolution in Hankau der erste Präsident der Chinesischen Republik. Er war Freimaurer und Mitglied der Hung-Gesellschaft, einer seit Jahrhunderten bestehenden geheimen Gesellschaft, die nach einem der Freimaurerei ähnlichen Ritual arbeitet und deren Eid aus 36 Schwüren besteht.